musste er mit Donna Clara tanzen. Ich küsse ihre Hand, Madame, sang er ihr leis ins Öhrchen. Sie schlief im blauen Himmelbett und trank noch ein Likörchen. Und die Valencia saß in der Konditorei. Natürlich war der schöne Sigismund dabei. Er sagte, Puppchen, du mein Augenstern zu ihr. Und dazu spielte das elektrische Klavier. Und die Ramona sang mit Chor das Lied vom weißen Flieder. Da sprach der gute Theodor, so schön wird's niemals wieder. In einem kleinen Restaurant, da spielt am Abend stundenlang ein alter Pianist die längst vergessenen Lieder. Er träumt von jener schönen Zeit, die leider längst Vergangenheit, und weiß genau, dass alles kommt, doch nie mehr wieder. Ja, damals war er noch der Schwarm von allen Damen, die extra doch bloß wegen ihm ins Café kamen. Und aus den Schlagen, die er ihnen eins gebracht, hat er sich selbst dies Liedchen hier gemacht. Du mein Augenstern zu ihr. Und dazu spielte das elektrische Klavier. Und die Ramona sang mit Chor das Lied vom weißen Flieder. Da sprach der gute Theodor, so schön wird's nie.